Ganz durchnässt kam Svidrigailow nach Hause, schloss sich ein, öffnete seinen Schreibtisch, nahm sein ganzes Geld an sich und zerriss einige Papiere. Er steckte darauf das Geld in die Tasche, wollte seine Kleider wechseln, aber nachdem er zum Fenster hinausgeblickt und dem Gewitter und dem Regen gelauscht hatte, tat er es doch nicht. Er griff seinen Hut und verließ die Wohnung, ohne sie abzuschließen. Er ging direkt zu Sonja. Sie war zu Hause. Sie war nicht allein. Sie hatte die 4 kleinen Kinder von Kapanaumovs bei sich, denen sie Tee zu trinken gab. Sie begrüßte Svidrigailow schweigend und ehrerbietig, betrachtete erstaunt seine durchnässten Kleider, sagte aber kein Wort. Die Kinder liefen sofort in unbeschreiblicher Furcht davon. Svidrigailow setzte sich an den Tisch und bat Sonja, gleichfalls am Tisch Platz zu nehmen. Sie folgte in schüchterner Erwartung. »Sofia Semjonowna, ich reise vielleicht nach Amerika«, sagte Svidrigailow. »Und da wir uns wahrscheinlich zum letzten Mal sehen, bin ich gekommen, einige Anordnungen zu treffen. Haben Sie heute mit dieser Dame gesprochen? Ich weiß, was sie Ihnen gesagt haben wird. Sie brauchen es mir nicht zu erzählen.« Sonja hatte offenbar etwas sagen wollen und errötete. »Diese Leute haben ihre bestimmten Angewohnheiten. Was ihre Schwestern und ihren Bruder betrifft, so sind sie nun untergebracht, und das ihnen zukommende Geld habe ich für jeden von ihnen gegen Quittung zu treuen Händen hinterlegt. Nehmen Sie diese Quittungen für jeden Fall an sich. Nehmen Sie sie. Das ist also erledigt. Ferner sind hier 3 5-prozentige Obligationen, im Ganzen 3.000 Rubel. Nehmen Sie das für sich ganz allein, und es soll unter uns bleiben, damit niemand etwas davon erfährt. Das Geld wird für Sie von Nutzen sein, denn Sofia Semjonowna, ein Leben, wie Sie es bisher lebten, ist schlimm, und zudem sind Sie ja jetzt gar nicht mehr dazu gezwungen.« »Sie haben mich mit so vielen Wohltaten überschüttet, auch die Waisen und die Verstorbene«, stammelte Sonja. »Wenn ich Ihnen bis jetzt so wenig gedankt habe, so halten Sie es bitte nicht...« »Ach, schon gut, lassen Sie das.« »Für dieses Geld danke ich Ihnen auch sehr, Arkadi Iwanowitsch, aber ich brauche es jetzt wirklich nicht. Ich kann für mich allein auskommen. Halten Sie es nicht für Undank. Wenn Sie schon so hilfsbereit sind, so geben Sie doch dieses Geld lieber...« »Ihnen, Sofia Semjonowna, Ihnen soll es gehören. Und bitte ohne viele Worte, denn ich habe jetzt keine Zeit mehr. Sie werden es brauchen.«